Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Ich erzähle Ihnen heute was vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit, aber fragen Sie um Gottes Willen nicht, warum ist denn das so? Denn dann geraten Sie auf eine Allee, von der noch nie jemand gesund zurückgekommen ist. Diese Sätze stammen aus Richard Feynmans Quantentheorie-Vorlesung. Es geht heute nicht um Quantentheorie, aber es geht auch um etwas, wo man besser nicht fragt, warum ist das so, sondern schlicht und ergreifend genießt, dass es so ist. Es geht um ein Objekt, das einigermaßen merkwürdig ist, das seit 1972 die Astronomen umtreibt und das für uns Astrophysiker ein Kandidat ist von einer Sorte Objekte, die uns ja alle immer wieder umtreibt, die auch Sie offenbar immer wieder umtreibt, nämlich um Schwarzen Loch. Es geht um die Frage, was ist Cygnus X1? Das ist ein Objekt, an dem sich wunderbar darstellen lässt, wie Astronomen eigentlich arbeiten. Cygnus X1. X1. X steht für X-Ray, für Röntgenstrahlung. Cygnus X1 ist das erste Objekt im Sternbild Cygnus, das man entdeckt hat. Eine außerordentlich helle Röntgenquelle. Cygnus X1 ist 6.500 Lichtjahre von uns entfernt. Und im Jahre 1972 wusste man bis dahin nur von dieser Röntgenquelle, aber im Frühjahr dieses Jahres, 1972, erschien ein Radioausbruch an fast der gleichen Stelle am Himmel. Also ein Ausbruch in der Radiostrahlung. Wie sich dann herausstellte, war dieser Ausbruch in der Radiostrahlung, Sie wissen ja, Radiostrahlung ist so im Bereich von Gigahertz und so weiter, ne? Während Röntgenstrahlung ja viel hochfrequentere Strahlung ist. Also im Jahre 1972 erschien nicht nur dieser Radioausbruch, sondern auch ein Röntgenausbruch. Und man wusste am Anfang nicht, gehören die zusammen, weil die Ortsauflösung am Himmel der Beobachtungsinstrumente einfach nicht groß genug war. Nach einer Weile aber fand man heraus, tatsächlich an der Stelle, aus der die Röntgenstrahlung kommt, hatte sich im Jahr 1972 ein gewaltiger Radioausbruch dargestellt und am Anfang wusste man nicht, was man damit anfangen soll. Nun, relativ schnell war klar, da ist also nicht nur eine Röntgenquelle und ein Objekt, das offenbar im Radiobereich schwankt, denn nach diesem Ausbruch wurde es wieder radiostill, sondern da ist auch noch ein Objekt, das, ja, wie soll man sagen, ein ganz normaler Stern ist. Ein richtiger, schöner, heller Stern. Und dieser helle Stern, der wies nun Eigenschaften auf, die waren einigermaßen interessant. Es zeigte sich nämlich, als man das Spektrum dieses Sterns genau auseinandernahm, denn das ist ja das, was Astronomen tun. Astronomen sind ja so eine Art, ja, wie soll ich sagen, himmlischer Ägyptologen. Wir lesen ja aus der Strahlung das, was Archäologen, in dem Fall Ägyptologen zum Beispiel, aus den Hieroglyphen ablesen, lesen wir Astronomen ja ab, was sich am Himmel an einer bestimmten Stelle tut, nämlich aus der Stelle, von der die Strahlung kommt. Bei diesem Stern nun, bei Cygnus X1 war es so, man las aus dem Spektrum dieses Sternes ab, dass der sehr heiß sein muss, dass es ein Riese sein muss. Und aus dem, was man so theoretisch zusammenbrachte, stellte sich heraus, es muss ein Stern sein, der mindestens 22 Sonnenmassen schwer ist. Also ein Riesenstern, wenn man bedenkt, dass die Sonne ja nur eine Sonnenmasse hat. So ist sie ja definiert. Nun ja, aus dem Spektrum dieses Sternes ließ sich nun Folgendes ablesen. Die Radialgeschwindigkeit des Sternes, also die Geschwindigkeit entweder zum Beobachter, also uns, oder vom Beobachter weg, die änderte ihre Amplitude. Und zwar in einer ganz bestimmten Art und Weise. Das heißt, der Stern, der bewegte sich einmal vor und einmal zurück. Und vor und zurück. Also, wenn man das aufträgt gegen die Zeit, dann entsteht eine Kurve, die sieht so aus. Ja. Was passiert da? Dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Es gibt offenbar eine Kraft, die diesen Stern immer wieder vor, zurückzieht. Vor, zurück. Welche Kraft kann Massen beschleunigen? Na, die Schwerkraft, klar. Also offenbar ist es so, dass sich um diesen Stern herum etwas bewegt, das schwer genug ist, um einen 22-Sonnenmassenstern vor und zurück zu bewegen. Vor und zurück. Und zwar mit einer Periode von 5,6 Tagen. Das heißt, in 5,6 Tagen ging das rauf und runter, rauf und runter. Also offenbar war es so, dass irgendetwas sich um diesen Stern herumdreht und ihn zu sich zieht und dann wieder und wieder zu und wieder. Man hat es offenbar mit einem Binärsystem, mit einem Doppelsternsystem zu tun, wobei aber offenbar der eine Partner einer sein muss, der außerordentlich lichtschwach ist, denn der war nicht zu sehen. Worum geht's da? Nun, als nächstes geht ja noch weiter. Indizien für Indizien. Was kam als nächstes? Man stellte fest, dass die Leuchtkraft, also die Energie pro Zeit, die dieser Stern nun abgab, auch mit einer Periode von 5,6 Tagen schwankte. Also der wurde ein bisschen heller, dann wieder dunkler. Heller und wieder dunkler. Wie kann man das verstehen beim Doppelsternsystem? Nun, nehmen wir mal an, hier ist der Begleiter, den wir ja nicht sehen können, und hier ist der große Apparat an Sternen. Wenn es so ist, dass dieser Begleiter also diesen Stern umkreist, und dieser Begleiter ist sehr schwer, er ist zwar offenbar nicht sichtbar, aber er muss ja sehr schwer sein, um diesen Riesen zu bewegen, dann wird ein Teil dieses Sternmaterials, nämlich seiner Atmosphäre, zu dem Begleiter hingezogen. Also aus der ursprünglichen Kugelform, Projektion, Kreis, wird ein Ei. Und jedes Mal, wenn der Begleiter also in unserer Sichtlinie steht, dann ist die Oberfläche des Sternes etwas größer. Wenn der Begleiter dann genau auf unserer Sichtlinie steht, dann sehen wir natürlich nur den Kreis und so weiter. Das heißt also, dadurch, dass die Oberfläche des Sterns größer wird, weil sein Material zu dem Begleiter hingezogen wird, wird seine Leuchtkraft größer und dann geht sie wieder runter. Es zeigte sich nun, dass also wir eigentlich alle Indizien dafür haben, dass es sich hier um ein Doppelsternsystem handelt, wobei der eine dem anderen etwas wegnimmt, zu sich heranzieht. Ja, und das ist eigentlich in der Astronomie schon so gut wie die Verurteilung zu einem kompakten Objekt. Kompakte Objekte tun nämlich Folgendes. Kompakte Objekte sind stellare Leichen. Also, kann ein weißer Zwerg sein, Überrest von so einem Stern wie der Sonne. Hat man degenerierte Elektronenmaterie. So dicht gepackt, dass also da nichts weitergeht. Die Elektronen sind ganz dicht zusammengepackt. Ja, was haben wir noch für Leichen? Weißer Zwerg haben wir schon. Neutronenstern. Das könnte auch ein Neutronenstern sein. Da hat man entartete Neutronenmaterie. Das ist eine Kugel, während ein weißer Zwerg von ursprünglich 1 Million Kilometer auf ein paar tausend Kilometer zusammengeschrumpft ist, ist ein Neutronenstern von ursprünglich ein paar Millionen Kilometer auf 10 Kilometer zusammengeschrumpft. Also ein Kügelchen, aber wahnsinnig dicht. Ne? Kommen wir noch drauf. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Leiche, das sind die schwarzen Löcher. Auf jeden Fall wäre die Erklärung für das Verhalten, was man da sieht, was diese Erhöhung der Leuchtkraft des Sternes betrifft, mit einem kompakten Objekt vereinbar, das sich mit einer Periode von 5,6 Tagen um diesen Stern herumdreht. Jetzt die Frage, Cygnus X1, was ist es denn jetzt? Ist es ein weißer Zwerg? Nee. Ist es ein Neutronenstern? Wer weiß. Ist es ein schwarzes Loch? Mal gucken. Wie kommt man so einer Sache näher? Auch hier hilft uns die Relativitätstheorie. Ja, ich kann es nicht ändern. Ja, die Relativitätstheorie, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es nochmal, gehört zu den Grundlagen der Physik. Die Lichtgeschwindigkeit ist es halt. Denn wenn sich in einem physikalischen System an einem Ort A, nennen wir diesen Ort hier mal A, irgendetwas ändert, dann wird ein Ort B von dieser Änderung erst nach einer endlichen Zeit erfahren. Also sagen wir mal, hier wird irgendwie was passieren, das ändert, dann wird diese Wirkung in Form einer elektromagnetischen Welle mit Lichtgeschwindigkeit dahingehen. Mit anderen Worten, sollte sich die Strahlung dieses Objektes, also dieses Röntgenobjektes zum Beispiel, ändern, dann würde man aus der Zeitskala, also aus der Zeit, in der diese Änderungen passieren, was weiß ich, seine Leuchtkraft sich verdoppelt oder verdreifacht oder auch wieder auf fast null heruntergeht, könnte man ableiten, wie groß das Objekt sein muss. Nehmen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel nehmen wir gleich das Beispiel von Cygnus X1. Da sind die Veränderungen der Röntgenstrahlung im Bereich von Tausendstel Sekunden. Innerhalb von einer Tausendstel Sekunde wackelt also die Röntgenstrahlung dieses Objektes hin und her und hin und her. Also ist das Objekt höchstens, Sie können rechnen, na, was kommt raus? Die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, also höchstens 300 Kilometer groß. Genau. Mehr ist nicht. 300 Kilometer, das ist jetzt eine Größe, da muss man dann schon gucken, muss man in die Bücher reingucken, wie groß sind die Objekte, die Sternleichen. Weißer Zwerg, hatte ich schon gesagt, ist ein paar tausend Kilometer groß, ist also zu groß. Kann also nur noch sich um einen Neutronenstern handeln oder ein schwarzes Loch. Neutronensterne, die sind ja schon bekannt gewesen 1972, denn man hatte ja 5 Jahre vorher die Pulsare entdeckt. Von Neutronensternen weiß man, das sind rotierende Neutronensterne, also sehr, sehr schnelle Objekte. Und bei diesem Drehen geben die Strahlung ab, und zwar sehr, sehr, sehr, sehr präzise Strahlung. Also sowas von präzise, ungeheuer genau, genauer als unsere Atomuhren. Wahnsinnig. Auch Röntgenstrahlung. Also nicht nur entdeckt hatte man die Pulsare ja als Radiopulse. Sie entsinnen sich, Little Green Man 1 und 2 hießen die ersten beiden am Anfang, weil man dachte, so genaue Pulse können nur grüne Männchen am Himmel abgeben, bis man dann feststellte, aha, es gibt Pulsare und die pulsen eben extrem genau. Und die pulsen nicht nur im Radiobereich, sondern etliche dieser Neutronensterne pulsen auch im Röntgenbereich. Nur die Ausbrüche, die Röntgenausbrüche von Cygnus X1, die waren völlig unperiodisch. Das war überhaupt nichts an Periode zu sehen, nichts. Also von wegen schöner Röntgenpulse, wie bei etlichen dieser Pulsaren fest, nichts, völlig durcheinander, rauf, runter, mal schneller, mal langsamer und so weiter. Das heißt also, mit dem Neutronenstern konnte das nichts zu tun haben. Es muss, so ist heutzutage das, was wir über dieses Objekt wissen, Cygnus X1 ist ein Doppelsternsystem, 22 Sonnenmassen großer Stern, der verliert Materie an ein Objekt. Na, was soll es sein? Das ist ein schwarzes Loch, ein Objekt mit 10 Sonnenmassen, ein 10 Sonnenmassen schwarzes Loch. Auf dieses Objekt strömt in einer Akkretionsscheibe, in einer Scheibe, auf dieses schwarze Loch strömt Gas. Das Gas bewegt sich in Richtung des schwarzen Loches, wird dabei beschleunigt, wird heiß. Und wenn es heiß wird, dann wird es Röntgenstrahlung abgeben. Allerdings eben nicht so wie beim Pulsar, wo ja alles so schön geordnet ist, aufgrund dieser wahnsinnig starken Magnetfelder, die Neutronensterne haben, sondern das ist ein völliges Tohuwabohu, ja, denn die Akkretionsscheibe ist also eine dünne, relativ dünne Gasscheibe, und diese Gasscheibe hat nicht nur, die Scheibenebene, sondern auch eine Atmosphäre. Also, die Atmosphäre der Akkretionsscheibe, das ist praktisch wie bei so einem Kochtopf. Ja. Das Material, was da reinkommt, wird verdrillt, wird verdreht in der Scheibe. Und in diesem drehenden Material, in diesem verdrillten Material gibt es Magnetfelder. Diese Magnetfelder, genauso wie bei der Sonne, haben die Bilder von den Sonnenausbrüchen schon gesehen? Na klar, entsinnen sich. Ja, das Zeug kommt ja aus der Sonnenoberfläche raus. Genauso ist es bei der Akkretionsscheibe auch, wenn es sehr heiß wird. Kommt also das Gas aus der Akkretionsscheibe raus, mit dem Gas kommen Magnetfelder raus, dadurch wird das Gas teilweise noch mehr geheizt, das sind also richtige Explosionen, die da rauskommen, und so entstehen die Röntgenausbrüche von Cygnus X1, wie man auf die Masse gekommen ist von dem schwarzen Loch. Ja, da werden Sie lachen. Das macht man mit Kepler. Ja, Johannes Kepler. Der hatte ja damals schon vor fast 500 Jahren festgestellt, 400 Jahren, Entschuldigung, ja, 400, über 400 Jahren festgestellt, dass die Planetenbewegungen um ein schweres Objekt durch gewisse Gesetze geregelt werden, die was mit der Gravitationskraft zu tun haben. Und genau diese Gesetze sind es, ja, die man dazu verwendet, wenn zwei schwere Massen sich umkreisen, wie man die Massen bestimmt. Wenn man also weiß, wie die Periode des Umkreisenden ist und die Masse des Umkreisten, dann weiß man auch die Masse des Begleiters. Ich meine, dass Sterne sich so entwickeln, so schwarzen Löchern, da würde ich wieder an den Anfang der Sendung zurückkommen, da darf man nicht fragen, warum ist das so. Man darf nicht fragen, was soll das mit dem schwarzen Loch, denn dann gerät man wirklich auf eine Allee, von der nie jemand gesund zurückgekommen ist.